Jesus, nein, jetzt ist mir die Nadel ausgefädelt und ich kann ohne Brüne deinfädeln. Den Fingerhut habe ich auch verkehrt aufgesetzt.